Morgen an. Erkenne ich die Zeichen und des Schicksals Mann, wenn ich steh auf grauem Berg, als Herrscher über Träne und der Götterberg, an Blitzes Stadt. Yeah.